Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 480, Made My Day. Jawohl. Und ihr könnt euch ja schon vorstellen, um was es diese Woche geht. Klar, das Huawei Mate 30 Event, auf dem auch noch ein paar andere Sachen übrigens vorgestellt wurden, hat stattgefunden und das wird ein zentraler Punkt natürlich sein, ganz klar. Und auch die News, auch aus sonstigen Bereichen, gab es eigentlich relativ viel. Ich musste das ein bisschen zusammenschrumpfen. Auch die Community, da war nicht ganz so viel, oder zumindest nicht unterschiedliche Themen, aber viele Nachrichten auf jeden Fall. Und die App der Woche natürlich, wie immer, ganz klar. Ihr hört es, meiner Stimme geht es etwas besser, aber ich will kein Risiko eingehen. Deswegen nehme ich zum ersten Mal den Uncast auf, bevor ich die Rios Wochensicht aufnehme, weil ja der Uncast letzte Woche ziemlich klein war. Es ist auch so, damit es keine Missverständnisse gibt, diese Folge wird samstags aufgezeichnet. Normalerweise ist das ja immer montags, ja, der Aufzeichnungstag. Aber ich musste das diesmal aus Gründen verschieben. Außerdem habe ich natürlich auch Angst, dass es meiner Stimme vielleicht dann wieder schlechter geht. Der ist nämlich noch nicht ganz so okay, deswegen werdet ihr auch ein paar Sprechpausen zwischendrin haben. Okay. Huawei Mate 30 Event. Mate 30, Mate 30 Pro und Mate 30 Pro 5G sind vorgestellt worden. Und wie erwartet, ein Traum. Das Ganze. Irre. Ich bin ziemlich begeistert von der Geschichte. Das Design ist wunderbar. Man hat wirklich ganz, ganz tolle, ganz, ganz tollen Wert auf Details gelegt. Ja? Beispielsweise das Design vom Lack, das ist jetzt wieder ganz neu. Unten ist das Gerät griffiger und oben ist es ganz glatt. Das heißt, dort, wo man es hält, ist es etwas griffiger, dass nicht so leicht aus der Hand flutscht. Aber oben ist es richtig schön glänzend und das sieht optisch schon sehr gut aus. Als Alternative gibt es diesmal sogar noch was anderes und zwar, das wird groß auf der Bühne propagiert, hat mich sehr gefreut. Es gibt zwei Versionen mit veganem Leder. Ja, Vegan Leather, ganz groß auf der Bühne gestanden, super Sache, finde ich. Ist natürlich nichts anderes als prinzipiell Kunstleder ohne tierische Verarbeitungsstoffe. Ja, das ist ja okay, aber sie haben die Zeichen der Zeit erkannt und vermarkten es auch sehr schön unter dem veganen Leder-Emblem. Super. Die sonstigen Design-Details waren auch sehr interessant. Ich habe mich schon gefragt, warum machen die diese Linsenansammlung, dieses Linsen-Array sind immerhin vier Kameras drin, ja, hinten alleine. Warum machen die das rund? Und das ist ein Hommage an die Linsen der Profikameras, also der normalen Fotografie. Die sind ja generell rund, ja. Und da sollte das Gefühl vermittelt werden, hier, das ist das neue Objektiv sozusagen, dieses Array von Linsen. Sehr schön von der Idee her, wenn auch etwas, etwas weit hergeholt, würde ich sagen, ne? So, dann die Front-Facing-Kameras, zu denen sage ich gleich was, nicht, dass ich es nochmal vergesse. Hier haben einige Tech-News-Seiten ihre Hausaufgaben nicht ganz gemacht. Das muss ich meine Notizen hier nehmen. In diesen Front-Facing-Kamera-Setups ist nicht nur, wie meistens angegeben, auf den Tech-Seiten eine Kamera enthalten, sondern mehrere. Ja, und zwar, Moment, haben wir das hier alles schön aufgeschrieben. Die Front-Facing-Kameras haben zwei Kameras. Ja, Moment mal. Was ist denn hier? Mensch. So, ja, jetzt hab ich lang genug geguckt, ich weiß. Ja, ich habe mir so viel notiert, da muss ich erstmal zurechtkommen. Ja, also die Front-Facing-Kamera sind also zwei Kameras und ein 3D-Erfassungs einer 3D-Erfassungskamera, ein Tiefensensor, ja. Auch vorne, das ist sehr interessant, und auch eine Gesten Kamera. Also ein Gestensensor, so dass hier, also in diesem kleinen Notch, der ist wirklich sehr, sehr klein im Vergleich zu anderen, viel kleiner als der vom Mate 20 beispielsweise, und trotzdem ist dort viel, viel mehr drin. Ja, unglaublich. Da kann sich Google was gucken. Ich weiß ja schon, was beim Pixel 4 passiert, ne? Aber da kann sich Google mal eine Scheibe abschneiden, eine dicke Scheibe abschneiden, wie man ihr Front-Facing so viele Elemente unterbringt und trotzdem keinen Riesenbessel aus den 2010er Jahren hat. Ja, also, okay. Dann, ich bleibe jetzt mal kurz beim Mate 30 Pro. Und zu den Unterschieden zum kleinen Modell komme ich noch. Also das Mate 30 Pro ist ja das Flaggschiff. Eigentlich ist das Mate 30 Pro 5G das Flaggschiff. Aber das ist soweit ich weiß, jetzt noch nicht sofort verfügbar. Und ist natürlich auch nochmal eine Ecke teurer. Aber okay, ja gut, bleiben wir bei Mate 30 Pro. 5,73 Zoll Display mit einer Auflösung von 2400 mal 1176. Damit wird die Auflösung geringfügig erhöht von diesen Full HD bzw. Full HD in der vertikalen Plus-Plus, ne, oder in der horizontalen Plus-Plus. In der vertikalen, die haben sich da so ein bisschen verabschiedet. Bisher waren es immer mal 1080, ja, und jetzt ist es mal 1176, und auch die Pixelzahl eben in der vertikalen wurde da erhöht. Nicht schlecht. Kirin 990 Prozessor, zu dem habe ich schon viel gesagt. Geil, geiler Kirin. Mehr brauche ich dazu nicht zu sagen. 16 Kerne Mali G76 GPU. Auch da, ne, spielen, spielen, spielen, wunderbar. Storage 256 GB, ehrlich gesagt, für so ein super High-End-Top-Modell ist das okay. Ja, komme ich vielleicht auch später nochmal dazu. Man kann auch eine SD-Karte einfügen, wenn man auf die zweite SIM-Karte verzichtet. 256 GB zusätzlich gehen also da rein, sodass man dann letztendlich 512 GB zusammenkriegt. Hinten sind vier Kameras verbaut bei dem Mate 30 Pro. Eine 40 Megapixel sogenannte Super Sensing Kamera, ja, was immer das auch bedeutet. 40 Megapixel ist eine Kamera, auch das ist eine Frage, ne? Also ich denke, das hat was mit dem Weitwinkel zu tun. Die 40 Megapixel ist einfach super Weitwinkel, ja? Die 40 Megapixel Cine Kamera ist so ein normaler Weitwinkel, und dann gibt es noch eine 8 Megapixel Telefotokamera, also Telekamera, mit einem wesentlich größeren Wert für eben die Bilder sehr viel näher ran zu. Und ich glaube, dreifach ist das dann, was da geleistet wird mit dem Objektiv. Entschuldigung. Und einen darf man nicht vergessen, natürlich hat die TOF-Kamera, die Time of Flight Camera, ja, ist dort auch vorhanden. Die Front-Facing-Kamera, die Haupt-Front-Facing-Kamera hat 32 Megapixel, die anderen habe ich leider keine Werte vorliegen. Die sind da ja unterstützend dann dazu, aber der Hauptwert, den wird man dann erreichen. Der Fingerabdruckscanner ist unter dem Bildschirm, also direkt in-Screen, und man hat auch einen Face-Unlock mit drin. Beides sehr interessante Sachen. Nicht jeder wird damit zufrieden sein mit dem In-Screen-Fingerprint-Sensor, aber Huawei hat es eigentlich jetzt schon relativ gut perfektioniert, sodass es keine Probleme geben soll. Bluetooth 5.1 natürlich, klar. Alles andere ist ziemlicher Standard. Akku 4500 mAh Akku, das ist nicht schlecht. Und das Ganze mit einem 40 Watt Huawei Supercharge Modus. Ja, 40 Watt Supercharge, nicht schlecht. Und jetzt sagt ihr, naja, das mit dem Kabel, ich bin ja Wireless-Fan, ja, ich lade meine Geräte wireless auf. Ja, mit dem entsprechenden Wireless-Ladegerät 27 Watt Huawei Wireless Supercharge möglich. Dazu gibt es auch eine ganz schnucklige Autohalterung, die ebenfalls vorgestellt wurde auf diesem Event. Die hat ein automatischer Halt, also quasi eine automatische Halterung. Ja. Ihr hält das Handy nur noch rein, das Handy wird erkannt, die Backen fahren zusammen und halten das Handy fest. Ja. Gar nicht so schlecht. Und da ist dann auch gleichzeitig so ein 27 Watt Huawei Wireless Supercharge integriert, sofern es eure Zigarettenanzünder-Sicherung aushält. zertifiziert ist das Ganze als IP68. Das heißt, man hat hier, Entschuldigung für die Skeptiker, auch hier eine IP68-Zertifikation beantragt. Und bekommen, nicht schlecht. 198 Gramm Gewicht, was ganz gut ist. Cosmic Purple, Emerald Green, Space Silver und Schwarz gibt es. Und dann gibt es auch noch ein Orange mit diesem veganen Leder und Forest Green ebenfalls in diesem veganen Leder. Gut, das zu den technischen Daten erstmal, ja. Was will man mehr? Natürlich will ich mehr, ne? Ganz klar. Und zwar viel mehr. Und vor allem, die wichtige Frage ist ja, was war das mit Google und so weiter? Dazu kann ich nur eins sagen. Juhu! Huawei Mate 30 ohne Google-Dienste. Und das ist erst der Anfang. Es wurde nämlich einiges gezeigt, das heißt eigentlich viel zu wenig, aber gegen Ende wurde die Katze dann aus dem Sack gelassen, ja, es kommt ohne Google-Dienste, man hat auch den Schuldigen benannt, warum, nicht, dass es etwa Google so wollte, ja, und nicht, dass es etwa Huawei so wollte, das ist ganz lustig, ich lese immer wieder, Google banned Huawei, das stimmt nicht, die US-Regierung hat Google verbannt davon, an Huawei das Android zu liefern. Und jetzt sagt natürlich Huawei auch ganz klar, wo das herkommt. Die USA ist schuld. So. Und gut, dass sie da nicht klein beigeben. Sie bringen das Gerät mit einem Android ohne Play Store, ohne Google-Dienste, so wie das eben auch in China schon seit Jahr und Tag auf den Markt kommt und bietet dann eben die Dienste über Huawei an. Okay, also hier ist euer alternatives Android-Betriebssystem. Yay! Ich freue mich. Und ganz interessant, um das ein bisschen zu forcieren, ja, hat auch die Leitung für Huawei ein Incentive gestartet. 1 Milliarde US-Dollar wird vergeben an Entwickler, die in der Huawei App Gallery ihre Apps veröffentlichen. So, jetzt könnt ihr euch das mal vorstellen. Wenn also dadurch 1000 neue Anbieter in den Huawei App Store gelockt werden, ja, 1000, dann würden diese 1000 Entwickler durchschnittlich 1 Million Euro bekommen. Also jeder von diesen 1000 Entwicklern 1 Million Euro. Ist das der Hammer? Ist das nicht genial? Ich denke natürlich, es wird mehr als 1000 Entwickler geben. Ich rechne mal irgendwo zwischen 1 und 10.000. Und bei 10.000 Entwicklern würde im Durchschnitt jeder Entwickler 100.000 Dollar bekommen. Nur damit er eine App veröffentlicht in diesem App Store. Geil, oder? Also nicht schlecht. Und damit sieht man auch die Tragweite und die Größe dieses Incentives. Eine Milliarde hört sich heutzutage an, so wie ja, so eine Milliarde mal kurz. Aber was das dann für den einzelnen Entwicklern tatsächlich bedeutet, wenn, wie gesagt, wenn 10.000 Entwickler dort jetzt ihre Apps hochladen, ja, und dann ist es im Schnitt etwa 1.000, etwa 100.000 Dollar, wenn es nur 1.000 wären. Eine Million, das heißt irgendwo zwischen einer Million, weil ich denke, es wird zwischen 1.000 und 10.000 Entwicklern liegen, ja, denke ich mal, dass dann auch eben diese Ausschüttung bei den, für die Entwickler zwischen einer Million und 100.000 Dollar liegen. Wer kann dazu schon Nein sagen? Da muss man schon ein ganz schöner Depp sein, wenn man da seine App nicht auf die Plattform des zweitgrößten Handyherstellers der Welt legt. Ja, das wäre schon ziemlich dämlich, ja. Weil das ist, da werden ja die Umsätze nicht mitgerechnet. Also selbst wenn ihr, wenn der App-Entwickler die App, also wenn die null mal installiert wird, das Geld hat er schon, ja. Und wenn die installiert wird und er dann eben dadurch noch weitere Einnahmen hat, umso besser. Ja, umso besser. Ihr seht, er kann es nur Gewinner geben. Ich weiß nicht, ob YoWay dazugehört, weil eine Milliarde sind eine Milliarde, müssen da schon ein bisschen blechen, aber sie lassen sich was kosten. Das ist ja auch schon mal ein gutes Zeichen. Den Knaller hebe ich übrigens noch für später auf. Ja. Erstmal weiter. Es wird auch ganz konkret schon dargelegt, wie YoWay die Dienste ersetzen will. Dazu wird eben auch ein neues Ökosystem eingeführt, das Fully Open HMS-Ökosystem, ja, und hat da auch von GMS gesprochen, ja, wahrscheinlich werden es da einige uninformierte Journalisten auch wieder einen falschen Hals kriegen, nein, GMS hat nichts mit GSM zu tun, ja, und das sollte eben quasi dieses GMS, ja, für Google MS, ja, und jetzt kommt eben das Your Way MS, also quasi die, der Unterbau sozusagen für die Apps, ja, APIs etc. Und sowas habe ich mir schon gedacht, die APIs werden ausgetauscht und somit funktionieren die programmierten Apps eigentlich nahtlos, nur dass eben jetzt statt über die APIs eben statt die Google-Dienste die Your Way-Dienste angesprochen werden, basta. Ja. Das war ein wichtiger Schritt, meiner Meinung nach. Und da arbeitet jetzt hier Your Way fieberhaft dran. Die haben schon etliches gemacht. 45.000 Apps sind, so hat es auf der Bühne im Bild gestanden, sind integriert in diesem HMS. Ja, muss man jetzt aufpassen. Und das hört sich ja auch schon mal gut an. Es enthält zum Beispiel den Account Kit, Map Kit, Site Kit, Drive Kit, Message Kit, Game Service, Location Kit, Scan Kit und Awareness Kit. Also alles, was auch bei Google der Fall ist, wird es auch hier auf dem HMS Core geben. Prinzipiell werden die meisten Anwender eigentlich da dann kaum noch einen Unterschied merken. Wichtig ist dann eben, und das steht hier natürlich auch ganz klar auf dem Programm durch dieses Incentive-Programm, die Apps eben in den Your Way App Store zu bekommen, also die App Gallery. Und das würde dann eben wenig Anpassungs- bis gar keine Anpassungsarbeit brauchen. Wir müssen nur die Apps dort veröffentlichen. Dafür kommen sie eben auch noch in dieses Incentive. Und wie gesagt, schön blöd, wer das nicht macht. Ja, und damit haben wir eigentlich ein klares Bild, was jetzt passiert. Dass Mate 30 jetzt nicht mit Harmony OS angepriesen wurde, ist übrigens deswegen so, weil Huawei klar gemacht hat, falls es hier eine Einigung gibt in diesem Handelskrieg, ja, wäre Huawei bereit für die Europäer die Google-Dienste einfach so nahtlos wieder anzuschalten. Ich hoffe zwar, dass da eine Möglichkeit passiert, oder dass es da eine Möglichkeit gibt, das zu verhindern, weil ich will die schon gar nicht mehr. Ja. Dazu werde ich vielleicht später oder in der nächsten Sendung mal was sagen. Ja, ich werde konsequent jetzt, wie ich ja schon angefangen habe, auch weiter alle amerikanischen Dienste von meinem Smartphone verbannen. Ja. Und darunter natürlich auch die Google-Dienste, ganz klar, soweit wie es geht. Ja, das werde ich also sowieso durchziehen und ich würde mir dann auch wünschen, dass man dann auch irgendwann beim Mate 30 sagen kann, ja, okay, ich möchte die Google-Dienste oder nein, ich möchte die Huawei, also das HMS behalten und damit dann alternativ losgehen. Dann gab es noch was anderes übrigens, es gab noch eine Sonderfassung, ja, von dem Mate 30, das wurde von Porsche selbst wieder von diesem Mensch da vorgestellt, ja. Und zwar das Huawei Mate 30 RS Porsche Design, ja, das ist die 5G-Version von dem Kirin 990 und bietet unter anderem mehr Speicher, 12 GB RAM und 512 GB Storage. So, und jetzt weiß ich, warum beim normalen Pro 30 eben hier gar kein 512 Storage-Version gibt, weil das ist dem Porsche Design vorbehalten. Ja, und da komme ich dann auch jetzt erst nochmal zu den Preisen. Entschuldigung, die Preise sind nicht okay. Ja, das sage ich klipp und klar. Die sind nicht okay. Da war ich, das war eigentlich der einzige Punkt, wo ich ein bisschen enttäuscht war. Huawei springt auf diesen Wahnsinnszug auf. Ja. Preis-leistungsmäßig kann ich vielleicht noch nicht mal was sagen. Ja, sie bringen das Top-Modell, dann könnte es auch ein Top-Preis sein. Sie bringen das beste, das verdammt nochmal beste Smartphone 2019 raus. Ja. Und dafür können sie auch den höchsten Preis eigentlich verlangen, verlangen sie aber nicht. Aber trotzdem ist meiner Meinung nach der Preis nicht okay. Die 799 für das Mate 30, das übrigens wesentlich weniger Ausstattungsmerkmale hat als das Mate 30 Pro. Ja, das hat also nur 3 Kameras, das hat weniger Storage, ja, das ist, hat schlechtere Auflösung und so weiter und so weiter. Also da muss man schon sagen, ist der Preis auch nur okay, 799. Ja. Das Mate 30 Pro kostet 1099. Der Preis vom Mate Pro 5G liegt mir nicht vor. Und der Preis vom Mate 30 RS ist 2095 Euro. Jetzt, gut, der Preis von dem Porsche-Ding, das nehmen wir mal beiseite. Das muss so teuer sein, schon wird es ja keiner kaufen. Schließlich will man ja auch mit den dicken Lenz markieren, so auf dicke Hose machen. Ne? Wenn man das Porsche-Gerät da rausholt, ne, und legt es auf den Tisch, dann muss die Welt ja auch wissen, ne, dass man zu viel Kohle hat. Bei den anderen Modellen, also 1099 für das Mate 30 Pro, muss ich sagen, das ist eine Entwicklung, die mir überhaupt nicht gefällt. Wenn ich mir da angucke, die Preise vom iPhone 11 wieder, ja, die Preise von den Galaxy-Geräten, ja, man kann immer wieder sagen, ja, die sind etwas teurer, aber naja. Wie gesagt, preis-leistungsmäßig kann ich nichts sagen, aber insgesamt gesehen finde ich es nicht gut. Die Tausender-Marke hätte nicht geknackt werden dürfen und ich denke auch, dass bei der unvermeidlichen Presse, die sich jetzt hier einfindet, ja, um hier sensationslüsternd Your Way in den Tod reden möchte am besten, ne? Ich meine, es ist schon klar, es wäre strategisch besser gewesen, wenn man jetzt hier auch einen Mega-Kampfpreis angesetzt hätte, um zu zeigen, wir gehen hier volles Risiko, ja, und sagen nicht, wollen das Teil eh nicht verkaufen oder so, ne, sondern man will einen Kampfpreis machen, man will Stückzahlen verkaufen. Und dann hätte es auch funktioniert, weil so mancher guckt da hauptsächlich auf den Preis, ja. Die sagen, was, das beste Smartphone, das es gibt für 999, leck mich, ich kaufe das Ding, ja. Aber jetzt wird halt so mancher sagen, ja Moment, 1099, so ein, ja, ein paar Abstriche mache, kriege ich auch eine Note 10 Version dafür vielleicht, ne, für das Geld. Und das sind die Google-Dienste halt drauf. Naja, dann vielleicht das Samsung, ne? Ja, wisst ihr, wenn es ums Geld geht, dann spielt auf einmal alles eine Rolle. Das ist ganz klar, ne? Von daher wäre es leichter, jemanden dazu zu überreden, auf die Google-Dienste zu verzichten, wenn das der Mega-Hammerpreis wäre. So ist es halt etwas schwieriger noch, ne? Ganz klar, da muss man schon wissen, wie gut das Teil wirklich ist. Ne? Dazu gibt es auch ein Hands-On bei dem P30 Pro bei Android Central. Das lasse ich auf jeden Fall verlinkt, dass ihr da auch mal reingucken könnt. Das ist gar nicht so schlecht. So Leute, einen Hammer habe ich jetzt noch. Der CEO hat es selbst bestätigt. Ja? Ich finde es der absolute Knaller. Ihr könnt euch freuen, ihr Modder, ihr an die Googler, die jetzt sagen, ja, ich will ja nicht Google-Dienste verbannen, um dann Huawei zu nutzen, ja, ich will Custom-ROMs drauf machen. Die ROM-Hacker können sich jetzt schon mal ins Zeug legen, denn der Bootloader ist entsperrt. Wie genial ist das? Und nicht nur das. Der Huawei CEO Richard Yu hat tatsächlich die Sau rausgelassen, hat genau das gesagt, was ich auch schon vermutet habe. Er hat gesagt, damit wird es sehr einfach möglich sein, die Google Play Services per Sideload zu installieren. Also hört auf das, was ich sage. Es wird am Schluss für die Endanwender nur noch ein Mausklick oder ein Klick auf das Display sein und dann haben sie trotzdem Google Play Service. Ob die Amis wollen oder nicht. So sieht's aus. Ich weiß, das ist eine harte Sache, aber ich habe es ja auch schon angedeutet. Huawei kann es machen, Huawei wird es machen. Ja. Rechtlich gesehen ist das in Ordnung. Sie liefern es ja nicht aus, sie bieten es ja nicht an. Aber wenn man es dann trotzdem macht, müssen sie ja nicht, sie sind nicht verpflichtet, das so schwer zu machen, dass es nicht geht. Dann ist Google wieder dran, dann wird die US-Regierung vielleicht Google wieder sagen, ihr müsst verhindern, dass das geht. Okay, das ist eine Sache, aber das wird dauern. Ja? Und dann kommen natürlich auch wieder die ROM-Hacker und finden wiederum Lösungen, so wie sie es auch gefunden haben bei den Custom-ROMs. Ja? Weil eins ist klar, es gibt kein Custom-ROM mit Google-Services. Das geht nicht, ja? Weil das sind nicht freie Programme. Das wäre illegal. So, und deswegen haben die sich da etliche Möglichkeiten erdacht, um eben die Google Play Services nach dem Custom ROM trotzdem wieder drauf zu bekommen. Und es geht. Tja, so sieht's aus. Also, da wird noch einiges kommen, aber die Ansage, dass der Bootloader frei ist, also entsperrbar, das ist der letzte Schrei, finde ich, und das ist ja eigentlich das, was viele seit Jahren wollen, seit Huawei damals gesagt hat, nee, wir sperren jetzt unsere Bootloader, dass die nie mehr entsperrt werden können, wir machen die dicht. Da war damals ein großer Aufschrei, alle haben sich aufgeregt drüber. Jetzt, Leute, jetzt ist eure Chance. Ab dem Mate 30 sind die Bootloader wieder frei. Yay, freut euch, rejoice. So sieht's aus. Ja, überhaupt, dass hier manche Leute, die sowieso mit Custom ROMs eigentlich Erfahrung haben, dass die jetzt traurig sind, dass es keine Google Services auf dem Mate 30 gibt, das ist mir ehrlich gesagt noch unbegreiflich. Gerade die Leute müssten noch sagen, ja, ist doch mir egal, ja, weil was soll das? Hier ist auf jeden Fall die Möglichkeit gegeben, die zu installieren. Wer das will, ich will es nicht mehr und ich denke, da wird sich jetzt auch sicherlich, wenn Huawei das durchzieht und der Handelskrieg jetzt nicht vorzeitig ein Ende findet, wird sich auch ein alternatives Android-Universum entwickeln und da bin ich voll mit drin. Ja, voll mit drin. Ich weiß, auf welcher Seite ich stehe. Niemals auf einer Seite, die mich versucht zu erpressen. Niemals. Jo, Incentive habe ich schon angesprochen. Ja, eine Sache hat mich noch ein bisschen aufgeregt. Ein bisschen aufgeregt ist gut, richtig aufgeregt. Ja. Unwahre Aussage auf NTV. Ich weiß nicht, ob das eine freche Lüge war oder einfach nur schlecht recherchiert. Ja. Es wurde behauptet in so einer stündlichen Schleife bei den News auf NTV, dass Huawei ja jetzt stark im Hintertreffen ist und wohl keine Chance hätte, weil ja WhatsApp gar nicht zur Verfügung steht in der Huawei App Gallery und damit dann Millionen Nutzer hier das gar nicht nutzen könnten, weil die ja unbedingt WhatsApp haben wollen. Tja, dann hätte ich mal die Dame nicht dazu in die Pflicht genommen, diesen Bericht zu machen. Sie kennt sich offenbar nicht aus, hat den die Huawei App Gallery wohl noch niemals gesehen in ihrem Leben. Sonst hätte eine einfache Suche ein paar Sekunden ergeben, dass es sehr wohl WhatsApp in der Huawei App Gallery gibt. Also das wird nicht das Problem sein, ja. Das heißt, diese App ist verfügbar, ob mit oder ohne Google, pfeift drauf, die gibt's. Okay, WhatsApp ist kein Problem, WhatsApp ist da und die Aussage auf NTV ist definitiv unwahr. Die ist definitiv falsch. Leute, erzählt es rum, dass solche dumme Aussagen, dass solche unwahre Aussagen, Lügen oder wie auch immer, ja, dass die nicht noch weiter Öl ins Feuer gießen. Wer Angst hat um WhatsApp, der kann beruhigt sein. Huawei hat WhatsApp mit oder ohne Google-Dienste. Fertig. So, ich habe hier noch einen schönen Vergleich, den lasse ich mir nicht nehmen, den auch noch zu erwähnen. Ein Vergleich Mate 30 gegen Samsung Galaxy Note 10 Plus gegen iPhone 11 Pro Max, also bei allen die Top-Modelle. Und jetzt habe ich mal geguckt, es gibt hier verschiedene Sachen. Ne? Also ich habe da mal Punkte, ich vergib da mal Punkte. Also das Mate 30 hat von der Größe her gegenüber dem Note 10 und dem iPhone 11 Vorteile. Ja, das ist nämlich kleiner. Im Vergleich zum Samsung Galaxy Note 10 kann man es verstehen, zum iPhone 11 allerdings nicht. Ja, das iPhone 11 ist trotzdem größer, trotzdem, dass es sogar noch einen kleinen wenig schlechteren Bildschirm hat, also kleineren Bildschirm hat. Und lustig. Und da und auch das Gewicht ist natürlich da zusammen wichtig. Ja. Insgesamt gesehen ist hier dann das Huawei Mate 30 knapp der Gewinner geworden, also ein Punkt, weil es deutlich kleiner ist als die anderen Modelle und auch eines der leichtesten. Dann das Display. Da geht der Punkt klar an das Note 10 Plus von Samsung, ja, weil ganz klar, das hat ein 6,8 Zoll Display. Es ist ja nicht so, dass ich das nicht würdige, also das heißt, die Größe ist eine Sache, aber natürlich musste auch die Größe vom Bildschirm eine Rolle spielen und ganz klar, da geht eben der Punkt zum Note 10, 6,8 Zoll gegenüber 6,53 Zoll beim Huawei Mate 30 und 6,5 Zoll beim Apple iPhone. Gewinner Samsung Note 10. Punkt. So. Prozessor, da ist der Gewinner ganz klar der HiSilicon Kirin 990 Octa-Core Prozessor. Zumal es diesen auch noch in einer 5G-Version dann gibt, bei dem Mate 30 5G. Das hier zwar nicht aufgeführt ist in dem Vergleich, aber das ja dann noch kommt. Der dann noch um etliches schneller ist, und zwar um etliches schneller. Der Samsung Exynos 9825 kommt nicht ganz ran. Der Apple A13 Prozessor, muss ich sagen, der könnte durchaus hier zwar rankommen, aber zwecks fehlender Praxis muss ich da ein kleines Fragezeichen setzen und gehe einfach mal auf die anderen Sachen. Wie gesagt, die Geschwindigkeit bei den Prozessoren ist nicht ganz einfach zu vergleichen bei diesen einzelnen Geräten und deswegen habe ich auch, obwohl ich der Meinung bin, dass der HiSilicon Kirin 990 der bessere Prozessor ist, ja, habe ich da gesagt, okay, geben wir allen einen Punkt, also alle drei Modelle kriegen hier einen Punkt, weil man sie eben so schlecht miteinander vergleichen kann. Ja. Okay, beim Speicher ist der Gewinner hier klar, das Samsung Galaxy Note 10, da gibt es dafür auch einen Punkt, ja, bleibt fair. 12 GB RAM mit 256 GB als kleinstes Modell, 12 GB RAM mit 512 GB RAM, das ist das Beste, was man kriegen kann, speichermäßig, fertig. Beim Mate 30 geht es ja 8 GB RAM, 128 GB und 256 GB Version mit Memory Card Slot, also da kann es nicht anstinken, genauso wie das Apple iPhone. 4 GB RAM ist zwar da nicht unbedingt jetzt aussagekräftig, aber wenn man Preisbereich jetzt oder preislich vergleichbar sein will mit dem Samsung Galaxy Note 10, dann ist es da nicht mehr sinnvoll, hier das iPhone als Sieger davon Platz gehen zu lassen, weil es gibt zwar bis 4 GB, bis 512 GB ebenfalls in der höchsten Ausbaustufe, aber nur 4 GB RAM Hauptspeicher und das natürlich auch zu einem wesentlich höheren Preis, von daher ist der Sieger ganz klar hier das Note 10 Plus. Bei der Software, beim Android, kann ich natürlich jetzt nicht einfach hingehen und kann sagen, ja, das ist mein persönliches Lieblings-Android, ja, ohne Google-Dienste, perfekt. Nee, das wäre ein bisschen unfair. Also das kann ich nicht sagen. Also müsste der Gewinner ja eigentlich das Note 10 sein, weil das hat ja Google-Dienste drauf. Nö, ist es aber auch nicht. Der Gewinner ist das iPhone. Ja, so sieht's aus. Das iPhone ist der Gewinner. Im OS, mit dem iOS 13, weil das hat zwar auch so, also im Prinzip auch keine Google-Dienste in Anführungszeichen, also zumindest wenn man das nicht will, ja, aber es ist eben, wenn das ein Argument sein sollte, also wenn ich hier die Software vom Huawei Mate 30 Pro nicht machen darf, weil eventuell nicht alles funktioniert, nicht alle Apps verfügbar sind oder das heißt weniger Apps, dann muss ich konsequenterweise auch sagen, dann ist iOS der Gewinner, weil dort gibt es immer noch die meisten exklusiven Apps drauf, ja? Und vieles wird man so in der Form auf Android nicht finden oder eben nur, sagen wir mal, reproduziert, aber das ist für mich klar. Also hier hat das iPhone dann einen Punkt gewonnen. So, bei der Connectivity kriegt sowohl das iPhone als auch das Note 10 einen Punkt, nicht das Mate 30, denn hier wird das Wi-Fi AX unterstützt, während das von der Mate 30 Pro nicht unterstützt wird. ein bisschen schwer ist mir die Entscheidung gefallen, weil ja eigentlich dieser AX-Standard auch deswegen fehlt, weil es diese Exportbeschränkungen gibt, ja. Und das ist ein neues Protokoll, das durfte da nicht implementiert werden, aber okay, so muss man eben durch, deswegen kriegt da das Mate 30 keinen Punkt. Bei der Kamera ist der Sieger ganz klar, das Mate 30, beste Kamera ever, das wird auch in zukünftigen Tests deutlich bestätigt werden. Quad Cam 40 plus 40 plus 8 Megapixel plus Time of Flight Kamera Note 10 ist das ebenfalls eine Quadcam, aber 12 plus 12 plus 16 Megapixel. Entschuldigung, das ist geradezu erbärmlich im Vergleich, ja. Und beim iPhone reden wir nicht drüber. 12 plus 12 plus 12, okay, gut, ne? Von der Front-Facing-Kamera wollen wir auch nicht sprechen. Dual-Front-Facing-Kamera, auch wenn es hier falsch steht, ja. Plus Time of Flight, plus Gestensensor, also Sieger, ganz klar. Das Mate 30. Bei der Batterie, also beim Akku ebenfalls, 4500 mAh mit Fast Charging 40 Watt und Wireless Charging 27 Watt. Haut beide weg, ja, ganz klar. Das Note 10 Plus im Wireless Charging und die 18 Watt Wireless Charging beim Apple iPhone ist geradezu traurig und an auch noch unter 4000 mAh Akku. Das geht nicht heutzutage. Ja, und dann kommen wir noch zu dem letzten Teil. Das ist die Additional Features und da habe ich jetzt knallhart mal beschlossen, das iPhone und das Mate mit einem Punkt bedacht, denn das Face ID ist meiner Meinung nach immer noch eine Geschichte, ja, und das hat eben das iPhone und das Mate 30 sehr wohl gut umgesetzt. Außerdem beim Mate 30 kommt noch erschwerend hinzu Reverse Wireless Charging, meiner Meinung nach eine schöne Sache und endlich eine Verwendung überhaupt für Wireless Charging, da macht es auch mal Sinn. Ja, daheim macht es für mich überhaupt null Sinn, aber das wisst ihr. So, und dann steht es hier, vielleicht noch, wir könnten vielleicht noch vom Preis her noch einen Punkt vergeben. Ja, genau, vom Preis her. Da ist der Gewinner des Mate 30 Pro. Ich habe gesagt, ich bin nicht mit einverstanden mit dem Preis, aber er ist immer noch besser als die beiden anderen. Ja? Deutlich besser sogar. Und von daher muss leider auch in diesem Fach Mate 30 einen Punkt kriegen. Ich hoffe, dass Huawei das nicht dann hier, falls sie das irgendwie mal hören, als Anlass nehmen und sagen, ja, wir haben ja gesagt, das ist alles in Ordnung mit dem Preis. Nee, der Preis ist nicht in Ordnung, aber ist immer noch der Beste, was es bei diesen Firmen gibt momentan. So, dann sind wir 6 Punkte für das Mate 30, 4 Punkte für das Note 10 und 4 Punkte für das iPhone 11 Pro Max. Klarer Gewinner, Mate 30 Pro. So, was gehen wir dann noch weiter? Ah ja, hier haben wir noch was. Und zwar, vielleicht nur kurz erwähnt, ich sehe, es ist schon wieder 41 Minuten, ja. Der Ausgleich von letzter Woche wird es jetzt geben. Oh, hier meine Stimme. Huawei TV ist auch vorgestellt worden, kurz, und heute wurde es auch nochmal bestätigt. Ja, Leute, es kommt nach Europa. Das Huawei TV-Gerät wird nach Europa kommen, mit Harmony OS als Betriebssystem. Geil. Ja, jetzt weiß ich nicht, soll ich hier irgendwie, soll ich das wirklich sagen, mein Fernseher, ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, der hat schon ein paar Bildfehler, ja, irgendwie, ich brauche, glaube ich, einen neuen Fernseher irgendwann, ne, bald, ja. Und was auch vorgestellt wurde, die Huawei Watch GT 2, da waren viele drauf gespannt auch, und ich finde, die sieht super toll aus. Ich warte auf die Honor-Version davon, die Honor Watch Magic, die dann in der neuen Version auch nicht lange danach kommen wird. Und da werde ich schon mal gucken, wie die preislich liegt. Eventuell hole ich mir die, habt ihr schon mal gesagt, nur als aus Nostalgiegründen, weil ich dort nämlich alle oder sehr viele verschiedene Vintage-Zifferblätter draufladen kann. Ja, bin da momentan im Vintage-Uhr-Fieber. Ich sag nicht, wie viel Uhren momentan auf dem Weg sind, um Himmels Willen. Ja. Hoffentlich macht der Zoll mit. aber da könnte ich mir dann viele verschiedene Uhren in Anführungszeichen drauf machen, ohne dass ich hier jedes Mal eine andere Uhr kaufen muss. Also. Okay, dann noch ein Link. Habe ich hier die offizielle Seite vom Mate 30 Pro in Deutschland, weil ich habe auch gelesen, bei Heise war es, glaube ich, und auch gehört, ja, in verschiedenen Sendungen, ja, ob das jemals nach Deutschland kommen wird, das Mate 30 Pro, ne? Ach ja, die Kleingeister wieder am Werk, sie können sich nicht vorstellen, ne, dass es einen Markt gibt, vielleicht auch für Leute, die sagen, ja, ohne Google-Service, endlich! Darauf haben wir doch gewartet, das wollten wir doch die ganze Zeit, ein Handy ohne Kontrolle von Google, ja, jetzt ist es da, ne, nö, auf einmal ist alles weggeputzt, ne, Google ist auf einmal der Sunny Boy, ne, ohne Google-Dienste, das ist ja lächerlich, ja, manchmal denke ich, das ist so eine Art Schizophrenie in den deutschen Medien, erst schimpft man auf Google, ja, weil Google alles nur Kontrolle hat, dann gibt es eine Alternative auf einmal ohne Google und dazu, ja, Moment, aber da ist ja gar kein Google drauf, seid ihr blöd oder was? Das wird niemals durchsetzen in Deutschland. Ja, also irgendwo denke ich doch manchmal, also hier, ne, so hier und hier, ne. Also, ich mache hier gerade Wischgesten vor meinem Gesicht, ne. Okay, ich verstehe das nicht, das ist Schizophrenie pur. Ich glaube, das hat mit dem Deutschland zu tun, ja. Die deutsche Spaltung, ja. Ja, ja, ja. Nein, nein, nein. Ja, ja, ja. Nein, nein, nein. Jetzt sind wir bei Kraftwerk. Hoffentlich wird das jetzt als Sample-Diebstahl gewertet. Na gut, okay. Also, ich komme jetzt auch zu den News. Bleibt allerdings kurz noch bei Huawei, und zwar das P30, das Huawei P30, nicht, natürlich nicht mit dem Mate 30, gar nicht verwechseln, wurde bereits 17 Millionen Mal verkauft. Ja? Und das ist eine schöne Sache. Ich denke, das zeigt, dass sich die Leute erstmal nicht so stark beeindrucken lassen. Denn die Mate 20-Serie, ja, die wurde 16 Millionen Mal verkauft, und jetzt die P30-Serie 17 Millionen Mal verkauft. Also da hat es zwar schon, die sagen schon, das hat ein paar Einschnitte gegeben, das hat man gemerkt. Ja. Es ist nicht so, dass die das nicht, dass sie das wegreden wollen. Haben schon gesagt, okay, diese Diffamierung, diese Blogs von den USA hat schon Auswirkungen gezeigt, aber sie sind nicht so groß, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Ja. Das Smartphone-Business ist trotz allem 26% nach oben gestiegen. Ich meine, hallo, was will man denn mehr? Ja, das ist doch super. Bei PCs waren es übrigens 249% Wachstum, Smart Audio 256% Wachstum und bei Wearables, wie zum Beispiel Smartwatches, 278% Wachstum. Also ich wäre da jetzt als Anleger noch relativ wäre noch relativ ruhig und würde mich weiter freuen an steigenden Verkaufszahlen. So, und dann habe ich jetzt hier noch was gefunden, beziehungsweise, nee, ich ziehe erstmal das andere Thema vor, das ist eigentlich kurz erwähnt nur. Samsung hat sich ein bisschen unbeliebt gemacht, die haben nämlich getrollt gegen Huawei. Klar, ne, die freuen sich natürlich jetzt, ja, ziemlich schäbig meiner Meinung nach, und das kann auch sehr schnell zurückfallen. Gut, ich meine, als Schoßhündchen Südkorea, ne, Schoßhündchen der USA, ist man dort vielleicht ein bisschen sicherer vor einem Ban der USA von Samsung-Produkten. Ja, also das wird nicht so schnell passieren. Ne? Aber trotzdem, ich würde ein bisschen kleiner Brötchen backen, wenn gerade Leute vom Vorstand inhaftiert wurden, verhaftet wurden, wegen illegaler Machenschaften von den Behörden in Südkorea. Also da würde ich doch ein klein wenig still sein, ja, wenn es gegen sowas geht. Und Hochmut kommt vor dem Fall. Ja, Hochmut kommt vor dem Fall, Samsung. Es ist noch nicht vorbei. Jo. Gut. Android 10 Features, die es übrigens nicht geschafft haben aus der Beta raus, das war sehr, sehr interessant. Die können zwar noch nachträglich kommen, ja, aber das ist eine interessante Geschichte. Es sind etliche Sachen verschwunden. Zum Beispiel diese IFTTT bzw. Tasker-Alternative ist auf einmal weg. Anticipated Rules Feature hat sich das genannt. Ja. Das kann noch nachgeliefert werden, aber erstmal ist es weg. Sehr interessant. Ja. Dann die Recall Notification Feature, ja, ist auch weg. Ja. Das heißt, man kann quasi. Ja, das ist ein bisschen schwierig auszudrücken. Jetzt habe ich mich wieder da in was reingeredet. Ja. Also eine Recall-App, ja, kann quasi über Videos und über den Homescreen, ja, Notifications legen, ja, wie so zum Beispiel mit so einer, ja, Recording, ja, Notification. Ja, die eben immer sichtbar ist. Zum Beispiel, dass man eben weiß, dass eine App was aufzeichnet oder so. Ne? Das ist auf einmal verschwunden und auch das war erstmal ja komisch, warum ist es auf einmal weg? Ne? Aber auch die könnte wiederkommen. Keine Panik, es ist noch nicht aller Tage Abend. Diese Sachen sind auf jeden Fall noch möglich, dass die nachgereicht werden können. Ansonsten gibt es aber auch noch viele kleinere Sachen. Live-Caption gibt es zum Beispiel nicht. Das hat ja für Furore gesorgt. Nur Live-Transcribe. Momentan Live-Caption gibt es nicht momentan in der Stable Release von Android 10. Sehr komisch. Pixel-Themes ist auch noch nicht da. Smart Unlocks Trusted Face System ist eingestellt worden. Ja, meiner Meinung nach ist mir das auch unverständlich, aber okay. Der Fingerprint-Sensor wird nicht mehr länger das Gerät vom Einschlafen fernhalten. Da gab es ja einen Trick. Man hat einfach den Finger auf den Fingerabdruckscanner gelegt und dann ist das Smartphone nicht mehr in den Ruhemodus gegangen. Auch das ist jetzt nicht mehr der Fall. Dann gibt es noch, ich glaube, das ist mehr so für die USA, Dual-eSIM-Funktionalität fürs Pixel 3a und 3a XL haben das noch, aber andere Pixels haben das jetzt nicht mehr, ganz komisch. Fast-Share ist noch nicht implementiert, das soll ja eigentlich Android Beam ersetzen, auch das nicht vorhanden. Und Adaptive Notifications ebenfalls nicht mehr, ja. Niemand weiß, was damit los ist. Also das sind die Features, die es wohl nicht in die Endversion von Android 10 geschafft haben. Komisch. Ja? Aber vielleicht werden die ja noch nachgeliefert. Am 15. Oktober gibt Google eine Veranstaltung. Werden also was vorstellen. Ja? Also, ich bin gespannt, was die Vernünftiges vorstellen. Also was Vernünftiges. Wahrscheinlich wird auch der Google Nest Mini 2 vorgestellt, der Pixelbook 2, das könnte auch was Vernünftiges sein, also die beiden Geräte durchaus interessant. Was nicht vernünftig und interessant sein wird, wird natürlich das Pixel 4 und Pixel 4 XL sein, vermutlich wird es dort auch vorgestellt werden, aber ja. Übrigens, wer Android 10 kaum noch erwarten kann, bitte, bitte, hoffentlich dauert es noch länger bei meinem Honor View 20, bis es kommt, bitte. Der kann hier schon mal reingucken, ich habe seine Liste verlinkt. Ich spare mir jetzt die einzelnen Modelle zu sagen, also es gibt die auf jeden Fall von Modellen von Google, Samsung, viele von Huawei, leider Motorola, Nokia, OnePlus und einige andere. Ihr könnt hier, wie gesagt, in der Liste mal gucken. Es sind relativ viele, aber bei weitem nicht alle Geräte, die momentan aktuell auf dem Markt sind. Xiaomi MIUI 10 Benachrichtigung reparieren. Auch hier verweise ich euch einfach mal zu einem Link, denn wie ihr vielleicht wisst, gibt es ja diese Stromspar-Geschichten, wo immer wieder Apps keine Notifications mehr bringen. Da hat OnePlus, auch Huawei und natürlich auch Xiaomi seine Probleme damit. Bei den meisten kann man das ausschalten, sodass es auch dann verlässlich funktioniert. Bis auf die Stock-Android-Geräte. Dort gibt es zwar auch die Möglichkeit, was auszuschalten, aber es funktioniert trotzdem nicht zuverlässig. Aber bei wie das funktioniert beim Xiaomi, und zwar bei der neuesten Version MIUI 10, das könnt ihr dann hier auf dem Link sehen. Ich glaube, Englisch ist da auch wurscht. Das ist eine richtige Bilderstrecke. Das könnt ihr auch dort so sehen. Traurige Nachricht für die Entwickler und für die Spieler von vielen Apps. Google stellt die Multiplayer-Dienste nächstes Jahr ein und damit werden wohl viele ältere Apps nicht mehr richtig oder nicht mehr funktionieren. Google hat ja in den Google Play Services Entschuldigung, damit meine ich den Google Gameplay Services, auch für die Entwickler Multiplayer-Dienste zur Verfügung gestellt. Ja, das ist auch groß propagiert, mal eine Zeit lang gesagt, hier, ne, nutzt unsere Multiplayer-Dinger, wir übernehmen alles, das Scaling und alles. Ne? Und das haben dann halt auch einige gemacht und siehe da, jetzt wird der Dienst eingestellt und alle, die das jetzt gemacht haben, die müssen jetzt entweder die App umprogrammieren oder die Apps werden nicht mehr funktionieren. So sieht's aus. Sehr, sehr schade. Und wieder ein Dienst, der von Google eingestellt wird. Der Google-Friedhof wächst und wächst in letzter Zeit ziemlich schnell. Eieiei. Übrigens, vor Jahren kam schon etwas dazu, dessen Grabstein man aber erst heute auf den Google-Friedhof setzen kann. Denn es wurde heute erst bekannt, Google gab die Pixel Smartwatches schon vor Jahren auf. Grund war eine sehr schlechte Qualität der Geräte und die fiel quasi kurz vor der eigentlich geplanten Vorstellung 2016, fielen diese Modelle durch. Und somit hat man dann einfach die ganze Watch-Geschichte gecancelt und ersatzlos eingestampft. Ja. Ich finde, das war auch eine Entscheidung, die nachvollziehbar ist, denn der Smartwatch-Markt ging da massiv zurück. Und das, was jetzt heißt, wo Apple jetzt Marktführer ist, ist ein sehr winziger Markt. Das muss man auch mal sagen, ja. Von daher, also Smartwatches, das ist ja mehr sowas wie früher die Computer. Mag sein, dass sich die irgendwann durchsetzen. Irgendwann hat vielleicht jeder eine Smartwatch an. Kann durchaus sein, nur im Moment ist der Markt sehr gering. Das ist sowas wie die Freaks damals, als die Computer rauskamen, ja. man hatte eben einen Computer, aber die Leute guckten einem an und sagten, jo, was willst du mit dem Computer? naja, okay. Was Gutes bei Android 10 ist mit Sicherheit die Audio-Schnittstelle, die geändert wurde, die neue API, und erste Programme nutzen auch schon die neuen Möglichkeiten. So zum Beispiel der ADV Screen Recorder, der hat nämlich jetzt sogar eine Funktion für endlich für internes Audio aufzunehmen. Man muss also nicht mehr über dieses Gepiepse Lautsprecher gehen mit Störgeräuschen im Hintergrund, wenn man Ton mit aufnehmen will, sondern nein, man kann jetzt eben internes Audio aufnehmen. Mal sehen, wie das da überhaupt aufgenommen wird. Bisher war ja immer der Grund wegen Copyright. Jetzt soll es auf einmal funktionieren. Da wird sicherlich Sicherheitsmechanismen auch geben, wo die Firmen dann umsetzen können, dass der Ton eben nicht aufgezeichnet werden kann. Da sehe ich zwar Probleme kommen, aber erstmal freuen wir uns doch drauf, dass jetzt es mehr Möglichkeiten gibt. Ja, und ich bin mal gespannt, vielleicht da funktioniert auch das USB-Mikro wieder gescheit an meinem Gerät. Das müssen wir mal sehen, das wäre gar nicht so schlecht. Cool, dann YouTube hat momentan ein Werbeproblem mit massiver Werbung, wird bei den TV-Apps in Amerika sich gerade unbeliebt gemacht. Da geht es rund ohne Ende. Also die TV, Google TV ist quasi ein Dienst, mit dem man tatsächlich TV-Sender, Livestreams gucken kann über YouTube, zusätzlich zu speziellen Angeboten, die man dabei sind. Und dort wird jetzt Werbung ohne Ende von YouTube reingepfeffert, sehr zum Leidwesen der Nutzer. Ja, kann ich mir natürlich schon vorstellen, dass das nicht so gut ankommt. Ja. Google Stadia Premium-Paket ersetzt jetzt dieses Founders Edition. Und ich frage mich gerade, wer traut sich das jetzt noch hier? Entschuldigung. Wenn man gerade einen Gaming-Dienst abgeschafft hat, ja, Multiplayer-Gaming-Dienst, jetzt noch Stadia sich zuzulegen. Also ich lehne mich da zurück und gucke mir das an. Ehrlich gesagt, ich habe es nicht vor. Ich bleibe dem PlayStation Network treu und dem PlayStation Plus Abo und ich sehe eigentlich keinen Grund momentan für ein Google Stadia Premium Paket. Offiziell OnePlus 7T ab 10. Oktober in Europa verfügbar. Das dürfte die Fans freuen, die auf die neue Version des OnePlus 7 warten. Es wird ein 90-Hertz Display haben und damit wohl auch einen echten Vorteil gegenüber dem OnePlus 7 Pro. Ja, mal sehen. Am 10. Oktober soll es soweit sein. Es gibt hier auch, glaube ich, ein Event, ein Launch-Event, genau um 4 Uhr, also 16 Uhr am 10. Oktober in deutscher Zeit. Gut. Redmi Note 8 Pro Preis für Europa steht auch fest. und der dürfte einigen gefallen. Ja, ja, ja. Also wer mit einem Midrange-Gerät leben kann, ja, für den wird das Redmi Note 8 Pro doch eine interessante Geschichte werden. Wie gesagt, ich rede von einem Pro, ja, und das kommt mit einem 6,53 Zoll Display, FHD+, einem Helio G90T Prozessor, MediaTek, gar nicht schlecht, ja, also eigentlich nicht übel, der Prozessor, 4500 mAh Akku, das heißt, ausdauernd wird das Gerät sein, 64 Megapixel Primärkamera, 8 Megapixel Ultra Wide Angel Kamera und Engelkamera und 2 Megapixel Makrokamera. Also Moment, und eine 2 Megapixel Depth Sensor, also im Prinzip 3 bzw. 4 Kameras integriert, nicht schlecht. Und die Selfie Kamera ebenfalls mit 20 Megapixel ausgestattet. Also das hört sich ja schon mal sehr, sehr gut an. Ne? Midrange sage ich halt klipp und klar deswegen, weil es erstmal vom RAM her, da komme ich gleich noch dazu, und halt auch vom Prozessor. Wobei bei dem Prozessor, ehrlich gesagt, bin ich mir nicht ganz sicher, ob man den nicht auch als High-End einordnen kann. Jedenfalls ist das das Glanzstück von MediaTek momentan und Power hat der. Ja, okay. Und jetzt müssen wir mal gucken. RAM. Ich meine. Ich meine also, dass das 6 GB RAM mit 128 GB Storage verbaut sind. Moment, ich gucke nochmal kurz. Ja, also es gibt eine Version mit 6 GB und eine Version mit 8 GB und sowohl eine 64 GB als auch 128 GB Version. Und die haben natürlich auch entsprechend unterschiedliche Preise. Ja, und jetzt würde ich gerne auch mal den Preis sehen. Ich habe den doch gesehen. Ah ja, hier ist er, genau. Leider habe ich nur die Preise hier von der 6 GB Version. Kann auch sein, dass vielleicht in Europa gar keine 8 GB Version kommt. Hauptsächlich, klar, deswegen auch Midrange, man sieht schon, also 6 GB plus 128 GB Storage kommt auf 289 Euro. Ich meine, dafür gibt man sich doch gerne mal mit einem Midrange-Gerät zufrieden, oder? Zumindest mit einem Midrange-Gerät mit einem High-End-Prozessor, das ist doch cool. 6 GB mit 64 GB würde ich zwar nicht empfehlen, aber für die Knauserer 259 Euro, aber macht euch nicht unglücklich, legt die 30 Euro dazu und holt euch 128 GB und ihr könnt wenigstens ein paar Games installieren, okay? Ja, also ist der absolute Wahnsinn, ist ja cool, ne? Also ihr, wirklich, die Preise, mein lieber Mann, da kann man nichts sagen. So, und jetzt komme ich zu der Community. Es hat sich da hauptsächlich um das Mate 30 natürlich gedreht, ganz klar. Das war ein Wechselbad der Emotionen natürlich, ja, kann man sicherlich so sagen. Ich meine, wie gesagt, es hat mich schon gewundert, dass da der Spike beispielsweise sich enttäuscht gezeigt hat, dass keine Google-Dienste vorhanden sind, soweit ich weiß, Spike, ne? Ist das doch für einen Modder kein Problem, für jemand, der alternative ROMs benutzt, ja, da muss man doch jubeln für sowas. Vielleicht bist du jetzt ja wieder ein bisschen versöhnt, nachdem klar wird, dass dein Bootloader nicht unlocked ist und auch der CEO gesagt hat, ja, Google Play Service nachinstallieren ist kein Problem, wenn man denn unbedingt Google haben will, ja. Also ich würde jetzt ohne Google auskommen, das sage ich als Hardcore-Google-User noch letztes Jahr. Anfang letztes Jahr, ich weiß nicht, hätte ich gesagt, was, ohne Google? Ey, Google, it's my life. Aber Leute, ne, jedes Leben kann man ändern. Ja? Und es kommt nur darauf an, was für Prinzipien man hat. Wenn man sich von den USA erpressen lassen will, okay, kein Problem. Ja, dann, wenn man das mit sich vereinbaren kann, kann man einfach so weitermachen und sagen, your way, USA sagt, your way ist kacke, also ist your way kacke und ich nehme ein US-zertifiziertes Gerät, yay. Ja, oder man sagt, was, die USA findet your way schlecht, dann muss es ja gut sein, ne? Also, so, ja, und ja, dann muss man da eben entscheiden und die Masse, die breite Masse, da möchte ich noch was vorlesen, Moment, also damit ihr das nachvollziehen könnt, die Reaktion von Spike war, das war nichts at your way. Und ich finde, wie gesagt, das war sehr wohl was, ja. Meine Antwort, was, das war genial von your way, das Mate 30 Pro ist der Hammer und es gibt eine echte Alternative zu Google. Nach kurzer Zeit wird es ein Tool geben, das die Google Apps nachinstalliert, habe ich da schon gesagt, als der CEO das noch nicht gesagt hatte. Und gleichzeitig baut man endlich ein alternatives OS auf mit genug Marktmacht hinten dran. Alles richtig gemacht. Auch mein nächstes Phone wird von Huawei oder Honor sein. Das steht nun fest. Gut, da habe ich mich so ein bisschen weit rausgelehnt. Ich entscheide immer, wenn es soweit ist, mit dem, was am besten ist. Ja, und nicht was, weder mit dem, was die USA will. Und wie gesagt, Google-Dienst oder nicht zählt für mich nicht als Ja oder Nein, sondern als mir egal. Ja, ich werde das Gerät nehmen, das am besten ist für den Preis. Ich gehe zwar davon aus, dass das wieder ein Honor-Gerät sein wird, ja, aber wenn Honor oder Huawei da abtrünnig wird und das anders rausbringt, das heißt, ein anderes Gerät ist besser und genauso günstig oder so, dann werde ich das Gerät nehmen. Ich habe keine Markentreue. Ja? Deswegen vielleicht auch jetzt gleich hier der scherzhaft, jedenfalls mit einem Smiley versehende Aussage von Spike Fanboy. Ja, logisch bin ich ein Fanboy. Und zwar immer von dem Besten. Ich bin immer ein Fanboy des Besten. The best there is, the best there was and the best there ever will be. Ganz einfach. So, mag sein, schreibt Spike auf meine Reaktion, mag sein, aber nur für Insider, für die breite Masse, wird sich wohl nicht gut verkaufen, wenn auch Top Phone. Ohne Google wohl nichts für die breite Masse, wenn es überhaupt nach Europa kommt, warten wir es ab. Gut, diese Gerüchte, die da gestreut werden von der uninformierten Presse, sind mir bekannt. Es deutet nichts darauf hin, dass es nicht kommen soll. Der Titel war Global Launch Event. Global Launch Event, was man da falsch verstehen kann. Das hat auch nochmal auf der Bühne gestanden. Die Seite von dem Mate 30 Pro, die deutschsprachige Seite bei der deutschen Internetpräsenz von Huawei ist ebenfalls online. Das habe ich gesehen, als zum Beispiel das Mate X noch nicht in Deutschland anscheinend noch nicht beschlossen war, ob das kommt, war auch keine Seite aktiv für das Mate X in Deutsch. Die kam dann erst, als es beschlossen war und kurz darauf war das Mate X eben zur Verfügung. Und jetzt ist diese Seite sofort online. Das deutet darauf hin, dass das Mate 30 Pro kommt. Ja? Also alles andere ist unlogisch, wird keinen Sinn machen. Ja. Ich sehe das übrigens auch ein bisschen anders. Huawei ist an sich ein Massenprodukt, ja, und man darf das nicht unterschätzen. Vielleicht auf die Autos übertragen hat man immer noch so ein besseres Gespür, wenn jetzt VW ja, neues Auto rausbringt, was sie auch jetzt gezeigt haben. Das ist ganz interessant, die Reaktion zu sehen, ja, mit Elektroautos. Na? Das ist so eine Geschichte. Bisher sind viele Leute, die gesagt haben, Elektroautos so ein Scheiß, ja, das ist doch Quatsch, ja, die japsen da mit ihren Autos, ne? Entschuldigung, also es kommt nicht von mir, ja, ich habe größtens Respekt vor die Japaner, aber was ich da mittlerweile schon an Anfeindungen gehört habe, nur weil der eigene Dreck schlechter ist als japanische Produkte, ja, ich meine, Neid ist schon etwas, was einem richtig zerfressen kann, ne, aber okay, egal, gut, ne, jetzt auf einmal bringt VW groß angelegte Offensive mit dem neuen ID3 und kündigt an, yeah, VW und Elektromobilität, und jetzt fangen die Lemminge da hinten an zu labern, ne? Oh ja, Elektromobilität, das ist cool, ja, schon mit den neuen VW mal anguckt, oh, das ist gar nicht so schlecht und so, ja, dass dieselben, wo vorher gesagt haben, E-Auto, so ein Dreck, ja. Also, Leute, es kommt einfach damit drauf an, ja, wie die Leute das assoziieren und jemand, der, und ich meine, wenn ein Gerät wie Huawei in einem Land sehr, sehr bekannt ist und sehr häufig verkauft wird, dann ist es zwar durchaus richtig, dass die Verkaufszahlen vielleicht durch sowas etwas zurückgehen, aber die meisten Leute, ich kann euch sagen, viele Leute, denen interessiert es überhaupt nicht, was für ein Betriebssystem drauf ist. Ja? Klar, die Presse haben die jetzt, die schlechten Presse, und dann denken die Leute, oh, da muss ich vorsichtig sein, ja. Aber das ist auch alles, ja. Und es gibt viele Leute, die werden sagen, ich habe einen Huawei gehabt, ich will wieder einen Huawei, fertig, ja, damit kenne ich mich aus, die Bedienung ist mir bekannt, ich will einen Huawei, fertig. Ja? So. Wie gesagt, die Verkaufszahlen werden zurückgehen, das ist ganz klar. Aber man darf nicht unterschätzen, dass die Leute eben nicht auf Google fixiert sind in Deutschland. Im Gegenteil, das wird immer so stark geschimpft, Google. Wenn da jetzt eine vernünftige Vermarktung anfangen würden, naja gut, okay, und die Medien vielleicht nicht so sich so schadenfroh darüber ergötzen würden, wie ich vorhin schon gesagt habe, diese Schizophrenie, ja, dann wäre ja jetzt eine echte Alternative da. Hey, Europa möchte eine Alternative zu Google? Ja, hier ist sie. Ja. Vielleicht kann Europa ja da auch ein bisschen mitarbeiten und europäische Apps als Standard mit integrieren. Oh, ich glaube, da ist noch sehr viel Potenzial, ne? Und so weiter. Ne? China ist aber nicht mit Europa zu vergleichen. Das ist richtig. Und zwar war das auf die Aussage von Nachtzug. In China werden alle Phones sowieso immer ohne Google an Millionen verkauft. Außer in Hongkong, da spielen die Händler auf Wunsch einen Installer für Google-Apps auf das Gerät. Wenn es also nicht auch ohne Google oder besser gleich mit einem eigenen Open Source OS im Westen verkauft wird, ist die Situation die gleiche Situation wie vorher. Ja, so sieht's aus. Richtig, endlich auch hier hoffentlich bald. Nicht vergessen, es ist auch Android. Android gibt es schon immer auch ohne Google Apps und das wird ein Android mit Huawei Apps. Geil. Ja. Vorher hat man auch die Custom ROMs geil gefunden. Ja, nicht für einen breiten Markt. Okay, gut. Ich habe da auch kein Erbarmen. Ehrlich gesagt, ich habe ja schon mal gesagt, die Umsatzzahlen einer Firma tangieren mich nur peripher. Ja, das heißt, auf Deutsch gesagt und verständlich, die interessieren mich ein Scheiß eigentlich. Okay, ob jetzt Huawei 13 Millionen verkauft oder 13.000 verkauft, interessiert mich nicht, solange ich bei den 13.000 dabei bin, wenn ich es will. Ja, kein Problem. Und Ich bin da ein bisschen geteilt. Ne? Ich hab schon gesagt, wenn ich nicht das Honor View 20 gerade gekauft hätte, würde ich das jetzt bereits vorbestellen. Man kann es ja auch schon vorbestellen. Ich würde es schon vorbestellen. Jetzt. Interessiert mich nicht. Ja? Und es interessiert mich auch nicht, wer das kauft oder wie viel es kauft. Es interessiert mich, ob ich es kaufen kann. So, fertig. So, China ist aber nicht mit Europa zu vergleichen. Klar. Und Europa ist auch nicht USA. Das heißt, wir können durchaus in Europa auch einen anderen Weg gehen. Ja? Und ich kann diese Argumentation eigentlich nicht verstehen. Ja? Weil dasselbe war damals passiert, als Android rauskam. Als die Leute gesagt haben, das ist doch so ein Quatsch. Da gibt es ja keine Apps dafür. Ja? Weil Google, die haben da keine Erfahrung. Apple Rules und überhaupt, ja, die sind da und ja, haben dann ein Android-Gerät gekauft, ne, und wurden noch belächelt am Anfang, ja, so 0,5% User Android, ne, dann waren es 1 oder 2 oder 3%, ach Gott, haben sich da die Leute lustig gemacht, ja, guck dir mal die 2-3% an, ja, die armen Säcke. Ja, und heutzutage sind die armen Säcke, die weit im Hintergrund sind, weit abgeschlagen sind, die iOS-User. Nicht, dass das sich nicht nochmal ändern kann. Mit dem iPhone 11 haben die echt heißes Eisen im Feuer, das muss ich schon sagen. Ne? Und vielleicht ändert sich da der Marktanteil nochmal. Ja? Kann durchaus passieren, dass es auch damit was zu tun hat. Ja? Ich habe schon mal gesagt, wenn diese vielen, vielen Millionen, weiß nicht genau wie viele, ich glaube, ja, sind es insgesamt um die 40 Millionen Geräte, die ausgeliefert werden von, wenn es überhaupt hinkommt, von Huawei. Und wenn die dann nicht mehr unter Android zählen, dann wird der gesamte Android-Marktanteil massiv einbrechen und Apple wird bestimmt 10 oder 20% dazu bekommen, da wird es fast wieder ausgeglichen sein, rein von der Marktverteilung her, wie man das definiert. Also von daher kann es durchaus sein, dass Apple sich da auch wieder zurückkämpft. Aber trotzdem, ja, damals hat man uns ausgelacht, heute sind wir mit Abstand die Nummer 1 bei Android, mit Android, und so kann es gehen. Und Leute, und auch du darfst gerne lachen über Huawei und dem alternativen Android OS. Aber ich warne nur davor, so ein Lachen kann ihm ganz schnell im Hals stecken bleiben. Das haben die iPhone-User schon gemerkt. Vielleicht merken es auch die Google-User. So, und letztendlich war noch der Chris dann, wenn sich Normalmedien mit Tech auseinandersetzen, wegen der Sache mit diesem, mit dieser NTV-Lüge bzw. NTV-Falschbericht, ja, je nachdem, was das dann war, wenn sich Normalmedien mit Tech auseinandersetzen, keine Ahnung, Hauptsache Schlagzeilen, werde auch oft auf mein Huawei angesprochen, wie das funktioniert noch, sind die nicht gesperrt worden. Ja, die Leute werden einfach extrem verunsichert durch die nicht sachlich recherchierten Informationen. Ja, so sieht's aus. Ja. Da hören die, bald funktionieren die Huawei-Geräte nicht mehr. So ein Quatsch. Ja. Also, naja, gut, was soll's, ne? Manchmal frage ich mich, ob da nicht System dahinter steckt. Ja. Auf der anderen Seite ist es wohl ganz einfach deswegen so, weil die, weil viele Journalisten noch nicht mal wissen, wo sie den einen Ausschalter finden am Smartphone, ja. Sprich, von Technik keinen Pfifferling Ahnung haben, ja, überhaupt nichts verstehen von ihrem Gerät und dann irgendwelche Sprüche rausblabbern, die besonders sensationell klingen, ja. Also, ansonsten kann ich das nicht erklären. Ich glaube, so viel Boshaftigkeit darf man den Journalisten gar nicht unterstellen, ja. Aber definitiv Nachholbedarf in Sachen Technik und Verständnis, was da auch abläuft und vielleicht auch die Angst ablegen, dass man vielleicht nicht mal auf die nächste Pressekonferenz einer US-Firma eingeladen wird. Ja. Ja. Gut, das war dann die Community. Zur App der Woche, das war ein bisschen schwierig diesmal, ja. Warum? Ich habe wenig Zeit gehabt letzte Woche, mich überhaupt mit Apps auseinanderzusetzen. Ich bin immer noch krank, ja. Von daher, war auch die Konzentration nicht gegeben, ne? Letztlich ist es dann Rise of Kingdoms geworden. Bezeichnenderweise ist das die Version nicht im Google Play Store, sondern die in der Huawei App Gallery. Übrigens, ich weiß gar nicht, ich glaube, auch Leute ohne Huawei können, glaube ich, die Huawei App Gallery installieren, wenn ich das richtig weiß. Hoffe ich jedenfalls, sonst kommt ihr nämlich nicht in den Genuss dieses Games, zumindest nicht mit diesen Vergünstigungen, ja. Es gibt da nämlich spezielle Vergünstigungen bei Rise of Kingdoms, nämlich ein Geschenk im Wert von 10 Euro gratis, um eure Sachen hier aufzuleveln und Materialien und so weiter zu bekommen. Das ist nämlich wieder so ein Game, wie ihr vielleicht, naja, so Rise of Civilization oder sowas, ja, heißt es deswegen auch Rise of Kingdoms, ne, Name ist ja ziemlich ähnlich schon. Ihr baut also hier so eure Stadt auf und führt eure ganze Zivilisation durch die Zeiten, ja, Schlachten, epische Schlachten und auch Expeditionen, die ihr führen müsst in unbekannten Gefilde, ja. Und schöne Grafik ist übrigens vor allem die Raids Mitternacht-Look ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Auch die Grafik ist meiner Meinung nach schön gelungen. Die Charakteren meine ich damit. Und man kann Allianzen schmieden und einiges aufleben lassen, man kann auch die Zivilisation auswählen, der Stil, also zum Beispiel Deutschland, Rom, Spanien, Großbritannien, Frankreich, China, Japan, Korea und entsprechend sind zum Beispiel auch die Gebäude dann an die Zeit angepasst, ja, wäre zum Beispiel ja sehr komisch, wenn auf einer zum Beispiel einer römisch geprägten Welt auf einmal koreanische oder japanische Tempelbauten erscheinen würden. Ja, deswegen kann man das vorher auswählen. Wenn ihr, wie gesagt, die Version nutzt, von der Huawei App Gallery bekommt ihr eben Geschenke im Wert von 10 Euro für einen super Start für eure Spiel, für euer Spiel. Die App ist relativ groß, die hat knapp 400 MB ohne Zusatzdaten. Zusatzdaten können dann noch weiter downgeloadet werden. Das wundert mich auch nicht bei dieser massiven Grafik, muss ich sagen. Auch der Desktop-Mode wird hier wohl funktionieren. Ich habe es noch nicht ausprobiert im Desktop-Mode, aber der wird hier wohl auch sehr gut funktionieren. Vielleicht berichte ich da nächste Woche nochmal drüber. Man sieht es aber schon in den Screenshots. Und damit hat man dann natürlich auch eine extrem gute Spielegrundlage. Also das hier nochmal mit Maus und Tastatur zu spielen, wird bestimmt sehr, sehr spaßig. Aber auch schon auf dem Smartphone, dafür ist es ja konzipiert, macht es einen Riesenspaß. Wie gesagt, die Charaktere sind lustig, grafisch sehr gut, aber auch teilweise ernsthaft. Und die Geländegrafik, also mein lieber Mann, da muss ich schon sagen, was da geboten wird, das war vor noch nicht allzu langer Zeit nur Game-Konsolen und PCs vorenthalten. Also allein schon der Schattenwurf ist wirklich beeindruckend. Ja? Beeindruckend. Nicht schlecht. Ja, Partikeleffekte brauche ich nicht zu erwähnen. Massiv. Sehr, sehr cool. Die Funken vom Feuer beispielsweise, wie die sich dann über die Landschaft verteilen. Irre. Ihre Geschichte. Guckt es euch am besten mal an. Ist kostenlos in der App Gallery zu finden. Und wie gesagt, wenn ihr das über die Huawei App Gallery installiert, gibt es nochmal 10 Euro Gratis-Geschenke mit dazu. So, damit war es das auch für diese aufregende Folge des Uncasts für diese Woche. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt, insbesondere zu den Themen jetzt heute in der Sendung, die sicherlich auch sehr kontrovers waren, das ist mir schon klar. Nur her damit, die Line-Community, das ist die Anlaufstelle, die Line-Community. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes auf uncast.thenetcast.com. Tja, und gibt es sonst was dazu zu sagen? Ja, dort findet ihr auch alle Links und Informationen zu den Themen. Besonders wichtig, jede Menge Sachen habe ich ja erwähnt, wo Links sind, wo ihr nochmal nachlesen könnt. Empfehle ich euch auf jeden Fall dazu. Tipps, Tricks, ja, diesmal alles vertreten und auch noch interessante Sachen zu dem Thema Huawei und Google. Ich werde in der nächsten Sendung, nicht gleich bei der nächsten Sendung, aber in den nächsten Sendungen werde ich auch noch weiterhin hier die Alternativen zu Google-Apps vorstellen. Ich habe ja schon etliches getan in der letzten Folge. Ich bin ja schon quasi zur Hälfte weg und die andere Hälfte wird halt jetzt folgen. Und da werde ich natürlich das auch euch Tipps geben. Nichtsdestotrotz wird es auch die Tipps ganz klar für die Google-Apps weiterhin geben. Braucht also keine Angst zu haben. Ja. Und ja, macht euch keine Sorgen. Alles wird gut. Alles bleibt your way. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Haltet die kleinen grünen Antennen steif. Und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.